Telekom Fernsprecher Gräfestraße, Ecke Böckstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein abgebrochenes Eishörnchen, das hier zu Boden gefallen ist. Das Eis liegt auch hier, Reste des Eises, anscheinend Schokolade, sind auch hier rechts neben dem Fernsprecher noch zu sehen. Allerdings wird das Eis mehr und mehr hier vom Regen aufgelöst. Ansonsten zur weiteren Umgebung gehört eine rote Gouloir Blonde Verpackung, eine Marlboro Verpackung, ein Schulterspilsener Bierdeckel sowie eine Fahrkarte der BVG und eine rosafarbene Schutzhülle für einen Regenschirm mit der Aufschrift S. Oliver. Ansonsten, außer fürchterlichem Nieselregen, hier in der Gräfestraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.